بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heute beginnen wir بإذن الله تعالى mit der Erläuterung eines Werkes des Imam Ibn Hajar al-Asqalani رحمه الله تعالى، und zwar نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. Dieses Werk ist ein Grundlagenwerk in den Hadith-Wissenschaften, das unterrichtet wird, und diejenigen, die nach Wissen streben, lernen dieses Werk, studieren dieses Werk, um eben die Grundlagen der Hadith-Wissenschaft sich anzueignen. Wir werden aber bi'idhnillahi ta'ala zuerst einmal allgemein über die Art und Weise des Wissenserwerbs reden, um danach, inshallah, mit dem eigentlichen Text anzufangen. Und das wird, inshallah, so vielleicht 2-3 Mal bi'idhnillah der Fall sein, dass ich erst einmal einige Punkte über Talabul Ilm allgemein besprechen werde in dem ersten Vortrag, um danach in den beiden anderen Vorträgen Nukhbatul Fikr zu erläutern. Die erste Voraussetzung, wenn wir nach Wissen streben, ist, dass wir den Schall bitte ganz rausmachen. Allah ibarik fik. Die erste Voraussetzung bei Talabul Ilm, beim Streben nach Wissen, ist, dass wir zuerst einmal einen Lehrer brauchen. Einen Lehrer, der uns dieses Wissen beibringt. Und diese Voraussetzung, entweder kennen sie viele Menschen nicht, von denjenigen, die nach Wissen streben, beziehungsweise die über Wissen reden, oder die über den Islam allgemein reden, oder sie kennen sie, weigern sich aber, sich daran zu halten. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder man weiß, man muss einen Lehrer haben und man muss bei einem Lehrer lernen, oder entweder man weiß dies nicht, oder man weiß es, aber einem ist das egal und man sagt, wozu sollte ich bei einem Lehrer lernen? Das kann ich auch selbst. Ich hole mir Bücher, ich schaue mir Videos an und dann hat sich die Sache erledigt und ich muss überhaupt nicht dafür sorgen, dass ich Gewissheit über mein Wissen habe, indem ich geprüft werde. Und heute möchten wir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala zeigen, dass diese Denkweise, und zwar, dass man keinen Lehrer braucht oder dass man selbstständig, ja, autodidaktisch den Islam sich aneignen kann, ich meine damit die Islamwissenschaften, nicht das Bekenntnis zum Islam an sich, sondern das Studieren der Islamwissenschaften, dass man es alleine machen kann, dass dies falsch ist, möchte ich heute bi'idhnillahi ta'ala belegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute des Gedenkens, wenn ihr nicht wisst. Die Ulama im Tafsir, die Tafsirgelehrten, haben gesagt, أَهْلُ الذِّكْرِ, das heißt, die Leute des Gedenkens sind die Leute der Gelehrsamkeit. Das bedeutet die Wissenschaftler, die Gelehrten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala teilt hier die Menschen in zwei Sorten auf. keine Dritte. Diejenigen, die Wissen haben, und diejenigen, die kein Wissen haben. Ahlul Dhikr und diejenigen, die kein Wissen haben, in kuntum la ta'lamun. Es gibt keine dritte Sorte. Und was sollen diejenigen machen, die kein Wissen haben? Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie sollen die Gelehrten fragen. Und das ist ein Befehl. Fas'alu ist eine Befehlsform. Fi'lu amrin. Wal amru yaqtadil wujub. Al-amru yaqtadil wujub bedeutet, dass eine usulul fiqh-Regel, der Befehl führt folglich zur Pflicht. Das heißt, setzt die Pflicht voraus. Beziehungsweise die Folge des Befehls ist, dass es eine Pflicht ist. Das heißt, es ist nicht freiwillig. Das heißt, du bist hier nicht freigestellt, ob du fragen möchtest oder nicht. Nein. Sondern du musst fragen, wenn du nicht weißt. Und das heißt, du darfst nicht reden, wenn du kein Wissen hast. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der anderen Aya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und rede nicht über etwas, worüber du kein Wissen hast. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah glaubt und an den Tag der Auferstehung, der soll Gutes sagen oder ruhig sein. Und unwissend reden ist nichts Gutes. Das heißt, man soll Gutes sagen, das Gute ist nur das, was richtig ist. Nur das, was auch Wissen ist. Aber dass man ohne Wissen redet, das ist etwas, was nicht gut ist. Also sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entweder man sagt etwas, was gut ist, also eben richtig ist, oder man soll ruhig sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kadhaba alayya muta'ammidan, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Wer über mich absichtlich lügt, der soll sich auf seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Und die Lüge ist die Unwahrheit. Also alles, was nicht der Wahrheit entspricht, ist die Lüge. So auch das Urteilen ohne Wissen. Und diese Ahadith belegen allesamt, dass, beziehungsweise auch die Ayat, diese Aussagen, diese Nusus, Shara'iyya, diese religiösen Aussagen, belegen allesamt, dass der Mensch ohne Wissen nicht reden darf. Dass es eine Sünde ist, ohne Wissen zu reden. Und das müssen die Menschen verstehen. Aber leider gibt es sehr viele, die sehr, sehr leicht mit dieser Angelegenheit umgehen und die sich denken, man ist an einem Stammtisch und jeder darf mal seinen Senf abgeben und jeder darf einmal mitreden, warum denn nicht? Wir sind in einem freien Land und jeder darf mal rabbeln in der Kiste und dann reden wir mal drauf los. Und so ist das nicht im Islam. Im Islam ist man entweder Wissender, dann redet man, oder Unwissender, dann ist man ruhig. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das möchten wir, bi'idhnillahi ta'ala, auch anhand der Gelehrten hier belegen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hebt das Wissen nicht auf, indem er es von den Menschen wegnimmt, sondern er hebt das Wissen auf, indem er die Gelehrten wegnimmt. Das bedeutet was? Indem die Gelehrten sterben. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah sagt hier in seinem Werk Fathul Bari, die Sharh Sahih al-Bukhari, die Erläuterung des Sahih al-Bukhari. وفي حديث أبي أمامة في الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. Also, der sagt, und in diesem Hadith nehmen wir heraus, dass das Überbleiben der Bücher, بقاء الكتب, dass die Bücher immer noch vorhanden sind, dass die weiter vorhanden sind, auch nach dem Tod der Gelehrten, dass das Vorhandensein der Bücher nach dem Aufheben des Wissens durch den Tod der Gelehrten keinen mehr nutzt. Also Ibn Hajar rahimahullah sagt hier, wenn die Gelehrten nicht mehr da sind, aber die Bücher sind noch da, können wir dann Wissen uns aneignen? Er sagt, nein, wir können uns kein Wissen aneignen, nur weil es die Bücher gibt. Warum? Weil die Gelehrten nicht mehr da sind, weil die Gelehrten dann gestorben sind. Und deswegen ist das der größte Schaden, wenn ein Gelehrter stirbt. Viele von uns wissen das nicht und können das auch nicht nachvollziehen. Da ist er halt gestorben, rahimahullah. Aber was bedeutet, er ist gestorben? Das bedeutet, sein Wissen ist mit ihm gegangen. Nee, aber Sekunde mal, er hat doch Bücher geschrieben und da gibt es doch Videovorträge. Aber das ist nur ein Bruchteil seines Wissens. Der Gelehrte hat ja nicht nur das Wissen, was er aufgeschrieben hat. Das ist ein Teil seines Wissens. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, sagte, ich habe den Sahih al-Bukhari geschrieben und da sind ungefähr, Pi mal Daumen, 7000 Ahadith mit den sich wiederholenden Ahadith, wenn er denselben Hadith an mehreren Stellen erwähnt. Ohne die Wiederholungen sind es um die 3.000 bis 4.000 Ahadith. Er sagt, ich habe diese Ahadith aus 600.000 Ahadith ausgelesen und entnommen, die bei mir authentisch sind. Das heißt, er hat 600.000 Sahih Ahadith und davon hat er 7.000 in diesem Werk geschrieben. Das heißt, nicht nur Sahih al-Bukhari ist das Wissen von Imam al-Bukhari, sondern er hat viel, viel mehr Wissen. Das heißt, wenn dieser Gelehrte stirbt, dann ist sein gesamtes Wissen damit weg, außer ein Bruchteil dessen, was er niedergeschrieben hat oder was von seinen Schülern dann überliefert wurde. Er sagt, Al-Imam ibn Hajar al-Asqalani, denn es wird überliefert, dass ein Wüstenaraber gesagt hat, O Gesandter Allahs, wie wird das Wissen aufgehoben und wir haben die Bücher? Und ob die Authentizität dieser Ziyada, dieser ist nicht ganz sicher, aber wichtig ist hier, was Ibn Hajar al-Asqalani hier für eine Ansicht hat, ja, damit man Barakallahu fikum nicht denkt, das ist jetzt ein authentischer Hadith, den er jetzt hier weiter erwähnt. Sondern der erste Teil, der ist authentisch. Allah hebt nicht das Wissen auf, indem er es von den Menschen wegnimmt, sondern er hebt es auf, indem er die Gelehrten wegnimmt, also durch deren Tod. Auf jeden Fall, ein Wüstenaraber fragte, soll den Propheten gefragt haben, alayhi salatu wassalam, wie soll denn das sein, dass das Wissen aufgehoben wird und wir haben noch die Bücher? Da sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, siehst du nicht etwa die Juden und die Christen, die Bücher besitzen, aber diese nicht verstanden haben? Und das ist doch die Tatsache. Christen haben Bücher, die Juden haben Bücher, aber haben sie Wissen? Nein, sie haben kein Wissen. Oder sie folgen dem Wissen nicht. Dieser Hadith also, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen aufhebt durch den Tod der Gelehrten, ist eines der wichtigsten Belege dafür, dass man von Gelehrten lernen soll. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt? Er hat gesagt, Allah hebt was auf? Wissen. Er nimmt das Wissen weg. Durch was hat er gesagt? Durch den Tod der Gelehrten. Das heißt, wo ist was Wissen? Bei den Gelehrten. Und deswegen müssen wir von den Gelehrten das Wissen nehmen und nicht nur von den Büchern. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, das war jetzt wer? Ibn Hajar al-Asqalani, der das erläutert hat und gesagt hat, wir entnehmen aus diesem Hadith, dass Bücher alleine nicht ausreichen. Wer Bücher liest, der kann nicht sagen, ich bin Gelehrter. Oder ich habe etwas richtig verstanden, wenn er nicht von Gelehrten bestätigt wird. Er kann ja von Büchern lesen plus von Gelehrten geprüft werden. Das ist möglich. Aber es geht hier um was? Es geht hier um das bloße Lesen von Büchern. Das selbstständige Lernen fern von Gelehrten. Darum geht es. Al-Imam al-Shafi'i hat ein Gedicht bzw. zwei Verse geschrieben, in dem er die Voraussetzung für das Streben nach Wissen aufgezählt hat. Er sagte: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Sechs Voraussetzungen für den Wissenserwerb, für Talab al-Ilm. Er sagt: O Bruder, du wirst das Wissen nur durch sechs erreichen. Ich erläutere sie dir, indem ich sie aufzähle. Zakaun, also Intelligenz. Also ein wenig Intelligenz ist schon nötig, um die Islamwissenschaften zu lernen. Ja? Da muss man schon ein bestimmtes Maß an Verstand, an Geist, an Ratio besitzen, damit man die Islamwissenschaft versteht. Zakaun wa hirsun. Das zweite ist die Motivation. Man braucht Motivation. Faule Menschen werden nicht lernen. Jemand, dem es egal ist, ja, habe ich halt eine Ayah jetzt gelernt und ob ich nächste Woche eine Ayah lerne oder nicht, oder gehe ich zum Unterricht, ja, weißt du was, ich weiß nicht, heute habe ich, wie ist es, soll ich oder soll ich nicht. Das sind Leute, die sind nicht motiviert. Die kommen einmal zum Unterricht und fünfmal nicht. Wenn für dich der Unterricht nicht so wichtig ist wie die Freitagspredigt, dann kannst du die Koffer packen und nach Hause gehen. Weil derjenige, der Wissen lernen möchte, der verlässt keinen Unterricht. Die Gefährten bzw. die Tabi'in danach und die Generation danach, die sind Stunden vorher zum Unterricht gekommen, weil sie ansonsten keinen Platz finden. Bei Al-Hasan al-Basri waren bis zu 10.000 Menschen. Ohne Mikrofon. 10.000 Menschen, er sitzt da und unterrichtet diese Leute. Und wenn du zu spät kommst, dann viel Spaß, dann bekommst du keinen Platz mehr bei Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, oder Abdullah ibn al-Mubarak, oder Al-Izz ibn Abdussalam, oder irgendeinen anderen Gelehrten. Und der Unterricht ging noch weiter, obwohl der Imam schon längst daheim ist. Warum? Weil man das übertragen hat. Der Imam sagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So die nächsten 50 sagen es den anderen. Der hat gesagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und die nächsten 50 sagen es den 100. Er hat gesagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der ist jetzt schon beim Qala Umar al-Khattab, Rawa und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Das dauert ja, bis es dann bei 10.000 Leuten ankommt. Gab er kein Mikrofon. Das heißt, die Leute mussten wirklich Stunden vorher da sein, damit sie auch den Platz ganz am Anfang erreichen, damit sie direkt vom Scheich das aufnehmen können. Und heutzutage, Subhana Rabbi al-Azim, hast du über Paul Talk, über was Stream und was weiß ich, was es da alles gibt. Und, naja, mal gucken. Vielleicht, es gibt unter uns Leute, die vielleicht nicht mal pro Woche einen Dars sich anhören. Nicht mal pro Woche einen Dars. Ich will gar nicht von jedem Tag einen Vers reden. Ja? Das heißt, diese Motivation ist das Allerwichtigste, wer es schleifen lässt. Ja, wenn ich mal einen Vers gehört habe, dann gut. Und wenn nicht, ich lebe ja immer noch. Ja? Wer so das Wissen erlernen möchte, der kann sofort schlafen gehen. Der braucht gar nicht weiterzumachen. Also, Intelligenz reicht aber nicht aus, sondern auch Motivation. Wajtihad. Ijtihad bedeutet Anstrengung. Anstrengung. Es reicht nicht aus, dass ich höre und höre und höre und höre und höre. Da muss ich mich auch hinsetzen und lernen. Das, was ich gelernt habe, das muss ja hier rein. Ja? Im Arabischen sagt man, al-hifdu fil-ra's, laysa fil-kurras. Das heißt, das Lernen ist im Kopf, nicht im Heft. Du schreibst und schreibst und schreibst und hast Bücher. Ja, hast du jetzt Wissen? Du hast kein Wissen. Wissen ist das, was da drin ist. Und deswegen sagte ein Gelehrter in einer in einem Gedicht über, das ist ein Gedicht über Erbrecht. Ein Gedicht über Erbrecht. Und da sagte er, فَحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ. So lerne auswendig, denn jeder, der auswendig lernt, ist ein Imam. Und das ist etwas Wichtiges. Man kann nicht den Islam lernen, ohne auswendig zu lernen. Das ist ein Muss. Natürlich an allererster Stelle den Koran. Den Koran. Und jemand, der den Koran nicht kennt und nicht liest und nicht jeden Tag etwas hat, was er rezitiert, der kann nichts erreichen. Und ich habe schon einmal die Geschichte erwähnt, dass der Imam Shafi'i gefragt wurde über eine Angelegenheit. Und er hat gesagt, ich kenne die Antwort nicht, gib mir 3 Tage und dann werde ich dir die Antwort sagen, bi'idhnillahi ta'ala. Warum hat er 3 Tage verlangt? Weil der Imam Shafi'i den Koran alle 3 Tage durchgelesen hat, außerhalb von Ramadan. Weil im Ramadan hatte er den Koran 2-mal pro Tag gelesen. Den Koran 2-mal pro Tag. Komm, jetzt hör mal auf. Sowas gibt's doch nicht. Doch, das sind die Gelehrten, die Ulama. Deswegen ist ein Imam Shafi'i ein Imam Shafi'i. Glaubst du, Imam Shafi'i wäre so, wenn er so wie wir wäre? Kommt einmal zum Ders und dann nie wieder. Als kleines Kind ist er zu Imam Malik gegangen, hat Al-Muwatta auswendig gelernt. Al-Imam Al-Bukhari hat mit 7 Jahren Fatawa gegeben. Das bedeutet, das sind Leute, die haben auswendig gelernt. Imam Ahmed ibn Hanbal hat 1 Million Ahadith auswendig gekonnt. Und als Al-Imam Ahmed ibn Hanbal gefragt wurde, wann darf jemand Fatwa geben, bei wie viel Ahadith? Bei 1000? Hat er gelacht. Dann sagt, bis Allahu A'lam, bis 10.000 oder so ist er gekommen, oder 100, ich bin mir nicht mehr sicher. Dann sagte er, oh, jetzt kann er so mal anfangen, Fatwa zu geben. Und unser einer sieht sich 2 Vorträge an und dann geht's los. Also, Zaka'un wa Hirsun wa Ijtihadun. Also, Intelligenz, Motivation und Anstrengung wa Bulghatin. Und man braucht etwas Vermögen. Nicht 2 Häuser auf den Malediven. Aber man braucht schon etwas, womit man leben kann. Und hier gibt es eine Geschichte des Gelehrten Imam Suhnun. Al-Imam Suhnun ist ein Gelehrter aus Tunesien. Und er lebt in der Zeit von Al-Imam Malik, rahimahullah. Und er hat mitbekommen, in Al-Madinah gibt es einen großen Gelehrten, der heißt Malik, rahimahullah ta'ala. Also wollte er hin. Aber da gab es ja keine Flugzeuge damals, ja? Oder mit dem Auto, oder mit dem Bus, oder mit dem Schiff. Gut, Schiffe gab es schon. Aber auf jeden Fall, man brauchte schon etwas Vermögen, um hinzugehen zum Imam. Heutzutage kannst du egal wo sitzen und du kannst den Imam oder den Gelehrten hören, automatisch durch die Internetseiten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er Geld gesammelt jahrelang. Er war nicht vermögend. Al-Imam Suhnun, rahimahullah ta'ala, der eines der wichtigsten Bücher in der malikitischen Rechtsschule geschrieben hat, und zwar Al-Mudawwana. Auf jeden Fall, als er das Geld hatte, damit er nach Medina gehen konnte, hat er sich auf die Reise gemacht. Und man muss ja bei Tunesien, dann Libyen, dann Ägypten. In Ägypten gab es einen Gelehrten, da hat er Halt gemacht. Und das war Abdurrahman ibn al-Qasim, einer der größten Gelehrten, Schüler des Imam Malik. Er war 20 Jahre mit dem Imam. Und dann kam Imam Suhnun zu Imam Abdurrahman ibn al-Qasim und sagte ihm, Assalamu alaikum, wa alaikum salam, und wo geht's hin? Inshallah, nach Medina, bi'idhnillah. Khair, mashallah, was willst du dort? Ja, ich will zu Imam Malik. Ja, Imam Malik, rahimahullah, ist gestorben. Hat er gesagt, qatal Allahu al-Faqr, möge Allah die Armut bekämpfen. Ja? Denn die Armut war ja der Grund dafür, dass er nicht mehr Imam Malik erreichen konnte. Also saß er dann bei diesem Schüler und er hat ihn gefragt, was sagt Imam Malik dazu, was sagt Imam Malik dazu, was sagt Imam Malik dazu und so weiter. Mudawwana, wenn du das liest, das sind immer Fragen, Antworten. Was sagt Imam Malik über das Wasser, was sagt Imam Malik über die Ehe und so weiter und so fort. Ich glaube, um die 60.000 Fragen sind das, die Al-Imam Suhnun dem Abdurrahman ibn al-Qasim und anderen Schülern von Imam Malik gestellt hat. Das heißt, Man braucht schon etwas. Bücher sind ja nicht kostenlos. Gut, heutzutage gibt es die PDF-Dateien und so weiter und so fort. Ja, es gibt viele Schuyuch, die lassen das online, deren Bücher und so weiter. Die Bücher von Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Ibn Jibrin und so weiter kriegst du alle kostenlos online. Ja, es war, was wir an Quellen haben heutzutage von Wissen, das ist etwas Großartiges. Aber noch einmal zurück, und das kommt jetzt gleich, Bücher allein reichen nicht aus. Und er sagte, وَصُحْبَةٌ und einen Freundeskreis. وَصُحْبَةٌ. Es ist ein Unterschied, ob du mit einem Bruder zusammen deinen Tag verbringst. Wie war das nochmal? Qaf, Al-Quran, Majid. Wie war das nochmal? Alif, Lam, Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Lies mal bitte nochmal. Hast du deinen Wird, also den Text, den du auswendig gelernt hast, hast du schon gelernt oder nicht? Wie war das nochmal, die Bedingungen? Kannst du nochmal aufzählen und so? Oder ein anderer, der sagt, ah, hast du schon die neuesten Schuhe gesehen oder nicht? Hör mal zu, da gibt's Rabatt und so weiter. Und den ganzen Tag redet er über Fußball oder über anderes. Es sucht dir Leute aus, mit denen du lernen kannst. Mit denen du tagtäglich über Allah Azza wa Jal redest, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Ahadith, über die Sira. Und das Gleiche gilt für die Schwestern. Es ist ein Unterschied, ob wir nur über die Läden reden und die Preise und wo es Angebote gibt, oder ob wir reden, und wie war das nochmal, wer waren die 10 Mubasharin bil Jannah, die ins Paradies die frohe Botschaft bekommen haben, ins Paradies zu kommen, schon zu Lebzeiten und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, du brauchst einen Freundeskreis, Menschen, Brüder, die dir helfen, beziehungsweise die Frauen brauchen, Schwestern, die sich gegenseitig zum Guten aufrufen. Hast du deinen Juzus schon wiederholt? Ach, kannst du mal noch mal bitte den Hizb, ich bin mir nicht sicher, ob der bei mir noch sitzt. Und dann liest du vor und so weiter, wenn du mit ihm verreist oder so. Anstatt den ganzen Tag WhatsApp und so weiter und so fort über, hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört. Der Hadith, wie war das dann nochmal? Kann ich dir mal gerade eine Frage stellen? Hast du es so verstanden im Unterricht oder nicht? Und so weiter und so fort. Also der Freundeskreis. Und jetzt kommt das, was wir eigentlich erwähnen wollten. Wa ustadhun. Ustadhun ist was? Der Lehrer. Wa ustadhun. Also Imam Shafi'i sagt klipp und klar, man braucht einen Lehrer. Ohne Lehrer geht's nicht. Weil du weißt nicht, vielleicht gibt's einen Tippfehler, den du nicht erkannt hast. Zum Beispiel. Oder du hast eine Aussage nicht verstanden, wie wir gleich sehen werden, und du suchst hier und du suchst dort und du weißt nicht, habe ich das verstanden oder nicht. Der Imam, der Sheikh, in 0, nix sagt er dir, ah ja, ich weiß das Problem, das gibt es in dem Buch und dem Buch und dem Buch, und der hat das gesagt und der hat das gesagt. Ist verstanden? Okay, das war's. Das, was du in 5 Stunden nachlesen wirst, kriegst du in einer Sekunde gesagt. Das heißt, du wirst hier dadurch viel Zeit gewinnen, anstatt wieder, wie im Deutschen, auch im Arabischen, das ist, glaube ich, ein internationaler Spruch, ja, man muss das Rad nicht von neu erfinden, ja. Das heißt, du kannst selbst den Imam fragen, wie war denn das mit dieser Angelegenheit, ja. Also, wa ustadhun, das heißt, al-Imam al-Shafi'i sagt auch klipp und klar, man braucht einen Lehrer, wenn du, mindestens einen, also die Ulama hatten ja mehrere Lehrer, aber zumindest mal muss man Wissen sich aneignen von einem Lehrer. Du gehst zu einem, der Arabisch unterrichten kann, ja, der, ein Arabischlehrer, lernst bei dem Arabisch. Das muss kein Alim in Fiqh und Aqidah sein, Hauptsache der kann gescheit Arabisch. Und dann gehst du zu einem, der Koran kann, dann lernst du von ihm Tajweed. Der muss nicht ein Faqih sein und Alim in Tafsir und so weiter. Hauptsache der liest Idram, Ikhfa und so weiter, ich will nur Koran lesen. Bei Aqidah gehst du dann zu einem Sheikh, der Aqidah kann. Bei Fiqh lernst du Fiqh bei einem, der Fiqh kann und so weiter und so fort. Und so waren die Gelehrten. Die sind zu den Ulama gegangen, um Arabisch zu lernen. Gehen sie zu den Fachgelehrten, Fachleuten in Arabisch. Und wenn sie Aqidah lernen wollten, oder zum Beispiel, es gibt Gelehrte, deren Spezialität oder Spezialisierung ist das Erbrecht. Weißt du, das ist ein Experte in Erbrecht. Der ist kein Experte in anderen Sachen, aber da ist er, und dann lernst du ein Buch bei diesem Gelehrten. Du nimmst ein Buch und lernst dieses Erbrecht bei diesem Gelehrten oder Tafsir und so weiter und so fort. Dann sagte er, und das ist sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, وَطُولُ زَمَانِ und eine lange Zeit. Wir wollen heute Abend noch Gelehrte werden. Ich habe das heute gehört. Heute Abend gebe ich die erste Fatwa. Das geht nicht. Keiner wurde als Gelehrter geboren. Schau dir mal an, die Juristen, wie lange muss man studieren, bis man das Staatsexamen machen kann? Die 6 Jahre oder sowas. Weil das, und Islamwissenschaft ist ja nichts anderes als islamisches Jura. Und das bedeutet, du kannst nicht in einer Woche ein Gelehrter sein. Du kannst nicht in einem Monat ein Gelehrter sein. Und deswegen ist es sehr wichtig, Abdurrahman ibn al-Qasim, den ich gerade erwähnt habe, der Schüler von Imam Malik, sagte, ich saß bei Imam Malik 20 Jahre. 18 Jahre davon habe ich benehmen gelernt. Bitteschön. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal hat gesagt, ich habe 9 Jahre lang gebraucht, um die Ahkam, also die Regeln und Gebote über die Blutarten der Frau, Ahkam al-Hayd und Nifas, Menstruation und Wochenfluss und so weiter und so fort, zu verstehen. 9 Jahre, nicht 9 Wochen. Warum? Weil es so viele verschiedene Ansichten gibt, damit er natürlich Experte da ist in diesem Bereich. Und bei uns, wir lesen 3, 5 Seiten. So, habt ihr Fragen? Und so geht das nicht. Ja, und das haben die Ulama nicht getan. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir nicht so lernen, wie die Ulama gelernt haben, dann wird von uns nichts. Dann machen wir nur viel mehr kaputt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. So wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und bitte um Vergebung. Al-Imam al-Bukhari hat diese Ayah dann genommen und einen Titel in seinem Werk geschrieben, Bab, Kapitel, Al-Ilm, das Wissen, قبل القول والعمل, kommt vor der Aussage und der Tat. Man kann nicht erst einmal etwas tun und dann lernen, wie es ist. Ich muss zuerst lernen und dann umsetzen. Ich muss erst einmal lernen, wer ist Allah, wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist der Islam, was ist der Koran, was gibt es für Aussagen. Stell dir mal vor, irgendjemand kommt von den Orientalisten und sagt dir hier eine Studie und so weiter und so fort und zwischen der Niederschrift des Korans in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis Uthman ibn Affan, bis er den Mushaf dann verbreitet hat, sind so und so viele Phasen und man hatte keine Punkte und deswegen könnte es der Fall sein, dass hier Fehler auftreten. Bitteschön, und was sagst du jetzt, wenn du kein Koranwissenschaft gelernt hast? Du musst Koranwissenschaft lernen, damit du weißt, dass diese Fehler gar nicht auftauchen können. Aber wenn du das nicht weißt, kannst du es nicht. Und genauso ist in der Hadithwissenschaft. Wer sagt mir denn bitteschön, dass die Hadith richtig sind? Kann ja jeder behaupten. Und das alles zeigt, dass wir lernen müssen. Und nicht jeder ist in der Lage, Da'wah zu machen. Das haben wir 1000 Mal schon erwähnt. Außer diejenigen, die lernen und geprüft werden von Lehrern. Also noch einmal die 6 Punkte und Voraussetzungen für das Studieren und Lernen. Er sagte, Zaka'un, Intelligenz, Hirsun, Motivation, Ijtihadun, Anstrengung, Bulratun, also ein Vermögen bzw. Geld, Wasuhbatun, also ein Freundeskreis, Ustadun, einen Lehrer, Watulu Zaman, also und eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Man kann nicht in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr ein Experte werden, sondern man braucht eben die Zeit dafür. Al-Imam al-Shatibi, rahimahullah, ist einer der großen Gelehrten, insbesondere auch in Usul al-Fiqh. Das sind natürlich so Universalgelehrte, die sind Experten in allem, aber er hat ein großartiges Werk in Usul al-Fiqh geschrieben und er erwähnt hier, wie lernt man? Das muss man auch mal sagen. Also die Gelehrte haben dieses Thema nicht verpasst und nicht vernachlässigt. Manchmal kommt einem es so vor, als ob die Menschen denken, die Gelehrten haben nie darüber geredet, wie man den Islam lernt. Weil jeder macht, was er will. Der eine macht eine Facebook-Seite auf, der andere macht eine WhatsApp-Gruppe auf, der andere macht einen YouTube-Kanal auf, der andere macht einen Infostand auf und so weiter und so fort. Und keiner von denen hat jemals eine Bestätigung von einem Scheich bekommen, ob er überhaupt imstande ist, diese Facebook-Seite zu eröffnen und zu moderieren oder nicht, ob er die WhatsApp-Gruppe kann, öffnen kann und öffnen soll oder nicht. Ich verbreite nur Ahadith. Ja. Und sind diese Ahadith authentisch oder nicht authentisch? Wo willst du denn das sehen? Bei Google? Oder wie willst du das machen? Und das Ganze ist ja noch auf Deutsch dann. Oder gibt es einen deutschen Albani, der dir sagt, das ist authentisch oder nicht authentisch? Hast du die Silsila Wa'ifa auf Deutsch? Die, was weiß ich, wie viele Bände des Sheikh al-Albani, rahimahullah, in denen nur Da'if al-Hadith stehen, damit man davor Acht hat, oder die Silsila al-Sahiha, wo nur authentische Ahadith drinstehen, hast du die auf Deutsch? Subhana Rabbi al-Azim. Das heißt, das Allermindeste ist, dass man einen Menschen hat, den man fragen kann. Entschuldigung, ich habe einen Hadith gelesen. Ist der überhaupt authentisch? Ja, er ist authentisch. Kann ich das posten? Darfst du posten? Und dann machst du das. Und dann erst machst du das. Aber viele von uns machen was? Sie posten und so weiter und so fort. Irgendwann kommt ein Kommentar. Ich habe mal gehört, der Hadith ist nicht authentisch. Ups, ich muss sofort zum Sheikh. Ja, Sheikh, sag mal, ist der Hadith eigentlich nicht authentisch? Ja, guten Morgen. Warum fragst du denn nicht zuerst, um danach zu handeln? Warum handelst du zuerst? Und wenn du auf deine Nase fällst, dann sagst du, ja, Sheikh, würdest du bitte mal mir helfen? So geht das nicht. So geht das nicht. Stell dir mal vor, du willst ein Gebäude bauen und du weißt gar nicht, wie man das macht. Und als du dann die ersten Pfosten und so gestellt hast, fragst du dann den Ingenieur, wie sollen eigentlich die Pfosten aussehen? Ja, dann viel Spaß beim Bauen. Und genauso ist es, wenn wir nun eine Gesellschaft hier nach vorne bringen möchten, dadurch, dass sie den Islam verstehen, dann geht das nicht durch Amateure und die nicht mal imstande sind, zuerst einmal Fragen zu stellen. Und deswegen haben wir so Katastrophen, die wir dann sehen, zum Beispiel eine Eheschließung, in der fast keine Voraussetzungen der Eheschließungen vorhanden sind. Männlein und Weiblein kommen daher und sie nimmt den Islam an. Sehr schön, ihr heiratet jetzt. Bist du zufrieden? Ja, du zufrieden? Ja, so, Salam alaikum. Nach welcher Religion ist denn diese Eheschließung? Allererstes, wo ist der Wali? Der Vertreter der Braut. Wo ist der Wali? Die zweite Sache, wo ist Al-Ijab wal-Qabul? Al-Ijab wal-Qabul, das Anbieten und das Annehmen. Ich gebe dir meine Tochter zum Beispiel zur Ehefrau. Und der Ehemann sagt dann, der Bräutigam, ich nehme deine Tochter zur Ehefrau. Das Anbieten und Annehmen. Also diese Aussage. Und das Allerwichtigste bei dieser Sache, das war die Freundin von ihm. Die Freundin von ihm. Und bei allen Fuqaha ist eine Voraussetzung. Erst einmal müssen wir fragen, wann war denn bitteschön der letzte Beischlaf? Denn sie muss eine bestimmte Periode warten, bis sie überhaupt diesen Mann heiraten kann oder einen anderen. Ob es ihr Ex-Freund war oder einen anderen Mann, sie muss erst mal warten, damit wir sicher gehen, dass sie nicht schwanger ist. Aber nein, hallo, Salam, Islam, okay, Heirat, bitte, tschüss. Wo sind wir denn hier? Und das ist die Katastrophe, wenn Menschen, die kein Wissen haben, die niemals gelernt haben, niemals geprüft wurde, und keinen einzigen Test gemacht haben über Fiqh al-Ahwal al-Shakhsiyya, über Fiqh al-Nikah. Und dann machen wir Eheschließungen einfach so. Das bedeutet, bitteschön, jetzt hat dieser Mensch den Salat, sie machen Zina und er bekommt was? Die Sünden dafür. Wenn die Eheschließung nicht islamisch war. Man kann nicht handeln, bevor man lernt. Erst lernen. Habe ich das Eherecht gelernt und studiert und wurde ich geprüft. In Eherecht habe ich meine Prüfung gemacht. Wo gefragt wird, so sagt mir mal die Voraussetzung. Welche verschiedenen Ansichten? Was ist der Unterschied zwischen bei den Hanafiten und den anderen bei dieser Sache? Eine Frau, deren Ehemann gestorben ist, darf man sie schon darf man um ihre Hand bitten, schon vor den 4 Monaten oder erst nach den 4 Monaten. Eine Frau, die geschieden wurde, aber das erste Mal, nicht das dritte Mal, darf sie um die Hand, darf man sie um die Hand beten, bitten oder nicht, und so weiter und so fort. 1000 Sachen, die du lernen musst zuerst. Und dann kannst du Eheschließungen machen. Kannst du nicht einfach so eine Eheschließung, und du musst wissen, was gibt es für Fälle, was können für Fehler auftreten, was sind Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen, wer darf Wali sein, wer darf nicht Wali sein, und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, man redet, ich will Da'wah machen, und man macht diese falsche Da'wah, ohne dass man gelernt hat und ohne dass man geprüft wurde. Und das, wie gesagt, alle Gelehrten sagen, das geht nicht. Und jemand, der daherkommt und behauptet, doch, doch, ich lese mir Sahih Bukhari, dann bin ich ein Gelehrt. Ich lese Sharh al-Imam al-Nawawi, der Sahih Muslim erläutert hat, und dann bin ich Gelehrter, sagen wir. Und wer sind deine Vorbilder? Wer von den Gelehrten hat gesagt, schmeiß die Gelehrten weg, brauchst du sowieso nicht. Was die können, kannst du erst recht. Und dann, bitte, dann büffel mal drauf los und lese mal dir die Bücher, und dann kannst du selbstständig Fatwa geben. Al-Imam al-Shatibi sagt, es gibt 2 Wege, um Wissen zu erwerben. 2 Wege. Erst einmal Al-Mushafaha. Al-Mushafaha ist also mündlich. Mündlich bedeutet Lehrer-Schüler. Der Schüler hört den Lehrer. Hier sagte, وَهِيَ أَنْفَعُ الطَّرِيقَيْنِ وَأَسْلَمُهُمَا. Sie ist die nützlichste aller Wege, es gibt ja beide, das ist die nützlichere und die sicherste. Warum? Denn, also ich fasse mal zusammen, damit ich hier nicht alles vorlesen muss. Denn die Sahaba haben das Wissen von wem genommen? Vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Lehrer nicht vorausgesetzt werden sollten, warum schickt Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten? Reicht doch, schickt den Koran, assalamu alaikum, jeder soll es lesen, brauchst ja keinen Gesandten, der dir das erklärt, wenn Bücher ausreichen würden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat immer Bücher entsandt und offenbart und Gesandte, die diese Bücher erläutert haben, die das erklärt haben. Er sagt hier, فَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ إِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا أَنفُسَهُمْ عِنْدَمَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. Und dann sagt er, وَتَتِمَّتُهُ وَكَيْفَ لَا نُنْكِرُ أَنفُسَنَا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Also er sagt, die Sahaba, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben sind, waren sehr, sehr, sehr, sehr traurig. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wisst, dass unter euch der Gesandte ist, wenn er alles das machen würde, was ihr wolltet, dann würdet ihr leiden. Das bedeutet, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam war deren Lehrer. Und wir haben schon mal erwähnt, dass die Sahaba, die Leute von Ahlu Badr, jedes Mal sich die Fatwa weitergegeben haben. Antworte du. Nein, der Bruder, inshallah, zuerst. Nein, guck mal, er ist der Wissende. Warum? Weil keiner von denen die Antwort geben will. Nicht wie wir, 5 Leute am Infostand, eine Frage, 5 Leute antworten sofort. Weil jeder seinen Senf geben muss. Oder in den Unterrichten, der Sheikh macht einen Unterricht und jeder, ja und da gibt es noch den Hadith. Und, habe ich dich gefragt? Wurdest du gefragt? Hat irgendjemand nach deiner Ansicht gefragt? Wenn im Unterricht gelernt wird, dann ist man ruhig. Entweder man wird gefragt vom Sheikh oder man wird nicht gefragt, dann hört man zu. Da gibt es Benimmregeln. Das heißt, was wir heute sehen, ist nicht das, was die Sahaba getan haben. Er sagt dann, die zweite Version, wie man lernt, ist, also die erste war über Lehrer. Die zweite Version ist über Bücher. Also er erwähnt hier, dass man anhand von Büchern lernen kann. Er sagt aber, بشرطين, mit zwei Voraussetzungen. Erstens, أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب, وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء. Also, dass die Definitionen der Gelehrten kennt, also das ist die erste Voraussetzung, dass von Büchern lernt. Du musst die Definition der Gelehrten kennen. Ich kann doch kein Medizinbuch nehmen und da kommt irgendwie ein Begriff und guck ich mal, gibt ja auch Wikipedia auf dieser Welt. So kann ich doch kein Arzt werden. Ich brauche doch einen Lehrer, der mir sagt, hör mal zu, das ist hier in der Anatomie und das in der Physiologie, Biochemie und was es alles gibt. Und genauso ist es in der Islamwissenschaft. Es ist ein Unterschied, zum Beispiel, wenn Imam Ahmad ibn Hanbal sagt, akrahu dhalika, akrahu dhalika, ich mag das nicht. Was heißt das dann? Nein, nicht makruh, dann bedeutet das haram. Ich muss die Definitionen, die Art und Weise, wie dieser Imam redet, lernen. Warum sagt er das? Warum sagt er, ich haram? Weil er befürchtet, es könnte ja sein, dass er falsch liegt und es ist nicht haram. Und er befürchtet, dass dann er etwas für haram erklärt hat, was Allah nicht für haram erklärt hat. Und deswegen sagt er, also ich mag das nicht. Aber er meint damit, es ist haram. Und es gibt Bücher wiederum, beziehungsweise Wissenschaften, in jedem Madhab, was für bestimmte Definitionen gibt es für Al-Madhab Al-Hanbali. Wie reden die Hanbaliten in ihren Büchern? Und wie reden die Malikiyya in ihren Büchern? Und die Ahnaf und die Shafi'iyya? Ja? Das muss man wissen. Weil Ahnaf haben al-Makruh, Karaha al-Tahrim und Karaha al-Tanzih und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie die Beweislage ist, ob es mehrfach überliefert wurde oder einfach überliefert wurde, unterscheiden die zwischen Karaha al-Tahrim und Karaha Tansih und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man alles lernen. Das nennt man in Usul al-Fiqh. Und wenn man das nicht weiß, dann liest man ein Buch. Weil Imam Ahmad sagt, ich mag das nicht. Jungs, könnt ihr machen. Obwohl er das nicht gemeint hat. Er meint damit, das ist haram, dürfen wir nicht machen. Ja? Er sagt also, die erste Voraussetzung ist, dass wir die Definitionen, istilahati ahlihi, die Definitionen dieser Gelehrte kennen. Wie kennen wir dieses? Und da sagte hier, Al-Imam al-Shatibi weit, وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالطَّرِقِ الْأَوَّلِ. Und das geschieht durch den ersten Weg, welcher? Durch das mündliche Lernen. Bitteschön. Das heißt, selbst wenn du anhand der Bücher lernen möchtest, musst du zuerst einmal was lernen? Die Art und Weise, wie die Gelehrten diese Bücher geschrieben haben. Und wo lernt man das? Zurück zu den Gelehrten. Das heißt, geht kein Weg dran vorbei. Und الشرط الثاني, also die zweite Voraussetzung, ist, dass er die Bücher auswählt, die auch vertrauenswürdig sind. Also die Gelehrten, die vertrauenswürdig sind. Heutzutage, was machen die Leute? Irgendeiner schreibt ein Buch, und dann sagt man, oh, ich habe ein Buch gelesen und da ist drin und so weiter und so fort. Und da sagt er, Ibn Taymiyyah sagt und Ahmad ibn Hanbal sagt und so weiter. Ja, wer ist denn bitte schön der Autor? Allahu a'lam, aber das Buch ist super. Da ist Ibn Taymiyyah. Ja, und wie ist es, wenn er dann das so zusammengeschnitten hat, wie es ihm gefällt? Geht doch auch, oder nicht? Und das gibt es sehr, sehr oft, dass man sich die Aussagen der Gelehrten so rausnimmt, wie es gerade passt. Die Hälfte fehlt dann. Aber man will ja etwas nur bestätigen. Woher weißt du nun, ob das die richtige Aussage ist oder nicht? Du müsstest jetzt zum Werk selbst hingehen. Er schreibt ja zum Beispiel Majmu' al-Fatawa oder was weiß ich, irgendein Buch. Ja? Dann musst du gucken, ob das wirklich so ist. Hat das Ibn Taymiyyah genauso gesagt oder nicht? Und hier sagt, also zur ersten Voraussetzung, dass man eben die Definition dieser Gelehrten kennt und das kann man nur durch die mündliche das mündliche Lernen von Gelehrten. Er sagt, und das ist die Bedeutung, also erstmal auf Arabisch, وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالْ كَانَ الْعِلْمُ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ وَمَفَاتِحُهُ بِأَيْدِ الرِّجَالِ. Er sagt also, Und deswegen sagten die Gelehrten, das Wissen war in den Brüsten der Männer. Also die konnten das auswendig. ثم انتقل الى الكتب. Danach, durch den Tod also der Gelehrten, kam er zu den Büchern. Das Wissen gelang dann in die Bücher. ومفاتيحه بايدي الرجال. Und die Schlüssel der Bücher ist bei wem? Bei den Gelehrten. Das heißt, selbst wenn du Bücher liest, musst du von den Gelehrten das nehmen. Das sind also einige Aussagen. Es gibt noch viele, viele, viele, viele mehr. Aber das müsste reichen für denjenigen, der ein gesundes Herz hat, ja, und die Rechtleitung auch möchte, dass er weiß, ich muss erst einmal ruhig sein. Nicht reden. Das ist die Devise. Erst lernen. Wenn ich dann bestätigt werde, darf ich denn reden? Darf ich eine Facebook-Seite aufmachen? Darf ich am Infostand stehen? Darf ich ein Video machen über ein Thema? Darf ich einen Ders geben? Darf ich irgendetwas machen? Erst einmal fragen. Und wenn der Scheich dir dann sagt, okay, mach einen Ders, du kannst einen Ders machen. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne anrufen. Aber du bist in der Lage, Durus zu machen. Dann bitteschön. Aber wenn du keinen einzigen Scheich je in deinem Leben gefragt hast, darf ich Ders machen, wie kannst du es wagen, dann einen Ders zu machen? Wenn du noch nie in deinem Leben einen Scheich gefragt hast, darf ich auf der Straße stehen und den Leuten sagen, was Allah will und was Allah nicht möchte? Und kein Mensch hat dir jemals gesagt, ja, das kannst du. Wie kannst du es wagen, dann auf der Straße zu stehen und über Allah zu reden? Ibn Qayyim rahimahullah hat ein Buch geschrieben, das heißt I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Das Kundtun, also denjenigen, die für Allah unterschreiben. Weil wenn du sagst, ja, halal, dann hast du das doch gesagt. Allah sagt, es ist halal. Und deswegen muss man hier aufpassen und man darf hier nicht in die Falle des Teufels fallen und sagen, Alhamdulillah, ich habe ja, mashallah, ich lerne schon seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren lerne ich schon, Alhamdulillah, ich bin schon bei Jim und Kha. Ja, und Alhamdulillah, ich habe schon auch ein bisschen gelernt und ich kann da jetzt schon mitreden, warum denn nicht? Ich habe da alle Videos gesehen, ja, im YouTube und das war's, das sage ich dann auch. Nein. Du musst erst einmal eine Bestätigung bekommen von einem Sheikh. Was hast du gesehen? Ich habe die Durus von Ibn Uthaymin gehört. Welche Durus hast du von ihm gehört? Ich habe das Buch so und so gehört und so weiter und so fort. Okay, dann kannst du mir bestimmt sagen, was die Ansicht von Ibn Uthaymin über den Zakat von Goldschmuck ist. Ist halal und was? Von Ibn Uthaymin? Ich weiß nicht. Also, hat er eine bestimmte Ansicht? Geh nach Haus. Tschüss. Salamu alaikum. Jeder kann behaupten, ich kenne die Durus von Ibn Uthaymin oder von Al-Albani. Einmal kam ein Bruder und sagt, Al-Albani sagt, habe ich gesagt, wo sagt er das? Dann hat er gesagt, bitteschön, hat die Kassette gespielt. Dann hat er gesagt, stopp, was heißt denn dieses eine Wort? Vergessen, was für ein Ausdruck das war. So ein Fachausdruck. Ich weiß es nicht. Assalamu alaikum. Bin ich gegangen. Soll ich meine Zeit vergeuden, bitte? Wenn jemand sagt, Al-Albani sagt, Rahimahullah, und er versteht gar nicht, was Al-Albani sagt. Und das ist ja die Katastrophe. Hör dir mal bitte einen Vortrag von einem Neurochirurgen an und dann erklär mir mal bitte, was er gesagt hat. So ist das. Viele von uns wollen dann die Vorträge von solchen großen Gelehrten hören, obwohl sie nie was gelernt haben. Selbst wenn du es gehört hast, reicht es nicht aus. Du brauchst eine Bestätigung. Al-Imam Malik, rahimahullah, das habe ich auch schon mal erwähnt, sagte, ich habe zuerst Fatwa gegeben, nachdem ich 70 Gelehrte fragte. 70, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Imam Dar al-Hijra. Und in einem Hadith sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen reisen nach Medina. Und die Ulama haben gesagt, er meinte damit Imam Malik. Und dieser Imam fragt erstmal 70 Gelehrte, nicht 70 Otto-Normalverbraucher, 70 Gelehrte, ob er denn Fatwa geben darf oder nicht. Und wir, unser einer, Allah musta'an, will hier Vorträge oder Infostände oder Facebook-Seiten und so weiter. Das ist ja das Problem. Heutzutage darf ja jeder reden. Jeder darf reden. Früher nicht. Früher gab es ja nur Moscheen. Und wenn du in die Moschee willst und das geben willst, musst du erstmal eine Bestätigung bekommen. Wie bei Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Einmal kam al-Bukhari, rahimahullah, in eine Stadt. Und die Leute haben gehört, Bukhari, ja, die haben ja schon gehört, wer der ist. Ja. Da haben sie gesagt, wollen wir mal sehen, was er drauf hat. Also ist er hingegangen und sie haben 10 Leute geholt, die jeweils 10 Ahadith aufsagen sollten, aber mit unterschiedlichen Überlieferungsketten. Also die Überlieferungskette von einem Hadith haben sie angehängt an einen anderen und die Überlieferungskette von dem anderen an diesen. Haben sie vertauscht. Also saß er da. Assalamu alaikum, alaikum salam. Bist du al-Bukhari? Ja, alhamdulillah, wie geht's euch? Alles klar. Ja, wir haben ein paar Ahadith. Wollten wir dich fragen, wie das da ist, ob die authentisch sind, ob du sie kennst. Fängt der Erste an mit dem ersten Hadith. Kenne ich nicht. Der zweite Hadith, jeder hatte ja 10. Kenne ich nicht. Bis er alle seine 10 Ahadith aufgesagt hat und der Imam Bukhari sagt, kenne ich nicht. Und da fing es an schon, ja, die Leute, ja. Das ist der Bukhari. Guck mal, der weiß ja gar nichts. Bis alle 10 die jeweiligen 10 Ahadith in einer falschen Art und Weise aufgezählt haben. Und dann sagt der Imam Bukhari, seid ihr fertig? Ja. Dann sagt er, du hast den Hadith so und so überliefert, aber diese Überlieferungskette gehört zu dem Hadith, den der überliefert hat. Und du hast die Überlieferungskette von dem benutzt und das musst du so umtauschen und so weiter. Ibn Hajar al-Asqalani hat das kommentiert. Er sagte, es ist kein Wunder, dass Imam Bukhari die richtige Anordnung der Überlieferungskette kannte. Das Wunder ist, dass er die falsche Anordnung auswendig gelernt hatte in dieser Zeit. Subhana Rabbi al-Azim. Und danach hat man gesagt, das war's, das ist al-Bukhari. Das ist Imam Bukhari. Glaubst du, Sahih al-Bukhari wurde so, ich schreibe mal ein Buch, das ist Sahih, ja, und wehe, ihr kommentiert das irgendwie. Nein, die Gelehrten haben das auseinandergenommen. Jeden einzelnen Überlieferer in diesem Buch. Und dann haben sie bestätigt, nach dem Koran gibt es kein authentischeres Buch als Sahih al-Bukhari. Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Und diesen Respekt gegenüber das Wissen, gegenüber dem Wissen, müssen wir auch haben. Da kann ich überhaupt so wissend werden? Natürlich, jeder kann wissend werden, wenn du diese Voraussetzungen einhältst, wenn du dich anstrengst, wenn du motiviert bist, wenn du einen Lehrer hast, wenn du Zeit dir nimmst, dann kannst du lernen. Lerne Al-Quran, lerne Sunnah und so weiter und so fort. Und das werden wir inshallah in anderen Vorträgen noch sehen, welchen Lehrplan man haben sollte, um Wissen sich anzueignen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, Wissen anzueignen. Möge Allah azza wa jal uns Aufrichtigkeit geben beim Wissenserwerb und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu rechtleiten, gemäß dem Wissen auch zu handeln. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nun machen wir eine Pause bi'idhnillahi ta'ala von, sagen wir mal, 5 Minuten und danach, inshallah, geht es weiter und eben mit der Erläuterung von Nukhbatul Fikr.